Kapitel 9 Das Ende 23 Jahre, 11 Monate und 2 Wochen sind vergangen. Das Ende naht. Faust ruft Wagner zu sich. Es ist bald zu Ende, mein Lieber, erklärt er ihm. Wagner ist traurig. Vielleicht können wir doch etwas tun, Herr, sagt er. Gottes Gnade kennt keine Grenze. Doch, sagt Faust, da gibt es nichts mehr zu tun. Wagner kennt einen Magister der Theologie. Den lässt er rufen. Gott hilft allen Sündern, sagt er. Er liest Faust aus der Bibel vor. Das hilft. Faust hat etwas weniger Angst. Doch in der Nacht, wenn er allein ist, kommt die Angst wieder. Dann weiß Faust, dass ihm nicht zu helfen ist. Am vorletzten Tag kommt Mephistopheles zu ihm. Noch einen Wunsch, Faust? Fragt er und lacht. Einen letzten Wunsch? Geh, sagt Faust. Lass mich. Ich gehe, aber du weißt, übermorgen kommt jemand. Ich weiß. Faust sitzt an seinem Tisch und weint. Warum habe ich nur diesen Pakt unterschrieben? Und wozu? Geld, Spiel und Spaß. Und jetzt? Jetzt ist mein Leben zu Ende und ich muss in die Hölle. Am letzten Tag ist er ruhig. Er lädt seine Freunde zum Abendessen im Gasthaus ein. Sie kommen gern. Man isst, trinkt und lacht. Kurz vor Mitternacht steht Faust auf. Faust hält eine Rede, rufen die Freunde und lachen. Ja, eine Rede. Eine letzte Rede. Die Freunde lachen nicht mehr. Ja, meine Lieben, das ist das letzte Mal, dass wir hier zusammen sind. Ich habe immer viel Spaß mit euch gehabt und, glaube ich zu wissen, auch ihr mit mir. Oft habt ihr mich wunderbare Dinge tun sehen und sicher habt ihr euch oft gefragt, wie ich das mache. Wir sind durch die Luft geflogen. Wir haben im Keller des Bischofs fremden Wein getrunken. Ich wollte auf dem Regenbogen reiten. Die Wahrheit ist, meine Freunde, ich habe vor 24 Jahren einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen. Er hat mir all das möglich gemacht und jetzt? Heute Nacht kommt er mich holen. Zum letzten Mal seid ihr heute meine Gäste. Ich bitte euch, geht jetzt auf eure Zimmer und bleibt dort. Egal, was ihr hört. Und denkt manchmal an mich, euren alten Freund Faust. Die anderen sind sprachlos. Faust geht nach oben. Dann sieht er sie noch einmal an und sagt, lebt wohl, Freunde. Keiner sagt mehr etwas. Still geht jeder auf sein Zimmer. Kurz nach Mitternacht hören sie einen Donner. Dann einen Schrei. Hilfe! Nein! Möbel fallen um. Noch ein Donner. Ein Sturm kommt auf. Nur kurz. Dann ist alles ruhig. Aber keiner kommt aus seinem Zimmer. Erst am Morgen gehen die Freunde nachsehen. Fausts Zimmer ist voller Blut. Zerschlagene Möbelstücke auf dem Boden. Aber wo ist Faust? Er liegt im Garten. Da kann er nicht bleiben. Er muss unter die Erde, denken sie. Sie bringen ihren toten Freund zum Priester. Hier, dieser Mann lag tot auf der Straße, erklären sie ihm. Wir kennen ihn nicht. Aber können Sie ihn bitte beerdigen? Wir geben Ihnen einen Goldtaler. Am Rande des Friedhofs wird Faust beerdigt. Der Priester spricht ein schnelles Gebet. Ein Gewitter kommt auf. Es stürmt und regnet. Als Faust unter der Erde liegt, scheint wieder die Sonne. Nachmittags. Wagner sitzt in der Tür und ist traurig. Kommt Fausts Sohn zu ihm. Wagner? Sagt er. Wir sind dann weg. Du kannst alles haben, was Faust gehört hat. Was heißt das? Ihr seid weg. Am Baum sieht er Helena, Fausts schöne Frau, stehen. Fausts Sohn geht zu ihr. Sie nimmt ihn an der Hand. Dann sind sie plötzlich weg. Wagner ist jetzt allein auf der Welt.